Eine Sammlung der Werke vom Genossen Kim Jong-un wurde in Russland herausgegeben. Das Buch enthält über 20 klassische Werke von Kim Jong-un, darunter die Werke, wie den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Generalsekretär unserer Partei hoch verehren und das koreanische revolutionäre Werk hervorragend vollenden. Und kämpfen wir tatkräftig unter dem hoch erhobenen Sun Gun-Banner bis zum endgültigen Sieg. Am 7. Juni gab es im Zeitungsverlag Browder in Moskau eine Veranstaltung zur Herausgabe der Sammlung.